Du hörst die Aufgabe noch einmal. Sonja, herzliche Gratulation. Du hast am Wettbewerb Schützt unseren Planeten teilgenommen, das schönste Plakat zum Thema gemalt und bist somit Gewinnerin des Wettbewerbs. Danke. Erzähl mal, was war das für ein Wettbewerb? Das war ein europäischer Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler von 12 bis 16 Jahren, die sich für die Probleme unserer Umwelt interessieren. Und gab es da etwas Besonderes zu gewinnen? Der Preis des Gewinners waren Hilfeleistungen im Wert von 1.000 Euro an Kinder, die in Not sind, zum Beispiel in Afrika. Das finde ich sehr schön. Und was genau war eure Aufgabe? Jeder Schüler sollte ein Element der Umwelt malen, also kreativ ausdrücken und dazu einen Titel oder ein Wort, einfach etwas dazu schreiben. Und wie sah dein Plakat aus? Ich habe lachende Kinder im Regen gemalt, die mit einem Ball spielen. Und dazu geschrieben, Wasser ist Leben. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ich hatte vor Tagen im Netz gesurft und in einem Blog gelesen, dass viele Kinder täglich an verschmutztem Wasser sterben. Ich finde, Wasser ist eines der wichtigsten Elemente für die Menschen. Sag mal, Sonja, was für Pläne hast du für die Zukunft? Wenn ich später mal studiere, ich möchte nämlich Ärztin werden, dann möchte ich für ein paar Jahre in Afrika arbeiten und Kindern helfen. Sonja, vielen Dank. Und nochmals Gratulation für deine tolle Leistung. Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Hörverstehens. Test 2.